1. Ein sanfter Antwort kann großen Zorn besänftigen, wohingegen ein verletzendes Wort wat hervorruft. 2. Die Wörter weisen verbreiten Wissen und Einsicht, warin der Munde Toren lediglich Dummheit orset. 3. Die Organ Jawe sind überall präsenten Bierbakten unaufholig sowohl die Bosen als auch die Guten. Fuck, ein freundlich und sanfter Sprech ist wie ein Baum des Lebens, doch ein Verdreht oder Falsch sind verursacht von Kummer. 5. Ein Tor lent die Erzi Hang Seins Vatters AB, wohingegen Gemmend, der auf Ermanning Hort, Klug handelt. 6. Im Haus des Gerechten findet sich reichlicher Besitz, doch das Einkommen des Gottlosen führt oft zu Verwirrung und Verlust. 7. Die Lippen der Weisen verbreiten Wortwahls Wissen, aber das Haus der Toren ist von Verblendung und Item geprägt. 8. Jawe Verab schut die Opfer der Gottlosen, warin dem das Gebet der Aufrichtigen Waldvorlig ist. 9. Der Lebensweg der Gottlosen ist Jawe ein Graul, doch erlitt Diogenigen, die der Gerechte Keet nachstreben. 10. Wer den Rechten Fad Verlust, Word Hart Bestrafung erfahren, und wer Ermanning erblendt, steuert auf Verderben zu. 11. Wenn Selz die tiefsten Bereich der Unterwelten des Abgrunds Jawe offen liegen, dann sind im die Hazen der Menschen erst recht bekannt. 12. Ein Spotter lentis ab, zurecht gewiesen zu werden, und such daher nicht die Gesellschaft der Weisen. 13. Ein Frohlichs Haus verlegt dem Gesicht einen freundlichen Ausdruck, warin Kummer und Traurigkeit den Geist niederdrucken. 14. Das Haus eins Verstandigen strebt nach Wissen, wohingegen der Munde Torenstedts Dummheit verbreitet. 15. Für den Bedrängten gibt es kaum einen guten Tag, doch wer ein Frohlichs Haus besitzt, erlebt beständig ein fester Freud. 16. Es ist besser, wenn ich zu besitzen und Debi Jawe zu furchten, als großen Reichtum zu haben, der von Unruh begleitet wird. 17. Ein einfachs Gericht Gemüse im IT Lieb ist besser als ein gemasterter Oxy, bei dem sich has befindet. 18. Ein aufbrausender Mensch in fact streit, warin ein geduldig Person auseinander setzengen besänftigt. 19. Der Weg des Fallen ist voller Hindernis wie ein Dornenheck, doch der Fad der Aufrichtigen ist eben und like begeber. 20. Ein weiser Sohn bereitet seinem Vater Freud, wohingegen ein torichter Mensch sein Mutter verachtet. 21. Dummheit ist für den Unverstandigen ein Quell der Freud, doch ein Mensch mit Einsicht verfolgt einen Geraden und Aufrichtigen Lebensweg. 22. Plain Scheiten, wenn kein Berating stat findet, doch durch die Wielzelder Ratgeber konnen sie erfolgreich umgesetzt werden. 23. Ein Mensch empfindet Freud, wenn ein passend Antwort geben kann, und ein Wort, das zur rechten Zeit gesprochen wird, ist besonders wertvoll. 24. Der Weg des Lebens führt für den klugen aufwärts, in Dava zu bewähren, in die Tiefen der Unterwelt hinabzusteigen. 25. Jawe wird das Haus der Hochmutigen zerstören, warend die Grenzen und Rechte der Witwe schützt und festlegt. 26. Bos Jedanken sind Jawe ein Graul, doch wohlwollend und freundlich wird sind im Rein und Angenehm. 27. Wer nach Angerectum Guinstrebt, bringt sein Igenes Haus ins Verderben, wer Jedok bestechinger blent, wird leben. 28. Das Haus des Gerechten überlegt sorgfältig, bever es antwortet, wohingegen der Mann der Gottlosen ner Boses Hervestost. 29. Jawe ist den Gottlosen fern, doch erhort das Gebet der Gerechten. 30. Ein freundlicher Blick erfreut dies Haus, und gut nachrichten belieben den ganzen Menschen. 31. Wer auf lebensfordernd Ermanning hort, wird seinen Platz unter den Weisen finden. 32. Wer Disziplin vernicht lassigt, schade seinem eigenen Leben, wer jedoch auf Ermanning achtet, erlangt Einsicht. 33. Die Erfurcht vor Jawe ist die Grundlage für war Weisheit und demut get der Ere stets vor Ohrs.